Ja, wir sind hier am Landwehrmannweg, der unter anderem bedeuten kann, dass hier ein Schmied einmal ansässig war. Und die Landwehren, die hier zu sehen sind, diese Wassergräben, dienten zur Einfriedung und zum Schutz vor Wildtieren oder vielleicht auch unliebsamen Besuchern. Die grenzen also das Gebiet ein, und an den Rändern waren früher auch mal Wälle. Und diese Wälle sollen platt gemacht worden sein, also eingeebnet worden sein. Zur Zeit, ich glaube, Friedrich des Großen muss hier ziemliche Hungersnot mal gegeben haben. Und diese Bereiche wurden dann eben eingeebnet, um dann noch Kartoffeln oder anderes Gemüse anpflanzen zu können. Mhm. Okay. Und zugleich ist der Landwehrmannweg die nördliche Grenze des ehemaligen Suchraums für das Industrie- und Logistikzentrum in Wedfeld. Okay, ja. Wann ging die Ausgrabung los, Rudi? Wann? Ja. Seit wann haben die Vor die gut 2-3 Monaten, ne? Die archäologischen Grabungen. Also das archäologische Funde dazu gebracht hat. Diese Einholmleiter ist 2011 oder 2012 im Böhne-Anteil des Inlog-Parks gefunden worden. Ja. Und damals hat man schon festgestellt, dass im Grunde diese eisenzeitliche Ansiedlung wohl auch in den Hammer-Anteil des Inlog-Parks weiterreichte. Und darum ist in diesem Jahr eben auf Hamm praktisch eine Rettungsgrabung gemacht worden, um die archäologischen Bestandteile aufzunehmen. Rettungsgrabung ist wirklich also ein sehr besonderes Wort dafür, ne? Wenn man nicht erhalten will, macht man sowas. Das ist tatsächlich so. Also wenn man Flächen überbaut, ist eben da quasi vorgeschrieben, dass der LWL eben Bestandsaufnahme macht.